Dir einen schlechten Tag? Du hast erfahren, dass deine Mutter Kinder hat. Du hast heute herausgefunden, dass deine Nachbarin neben dir wohnt. Dass Texte Spuren von Buchstaben enthalten können? Dann brauchst du Schnickschnack. Schnickschnack. Du willst es doch auch. Halli und hallo im Radio Z Sendegebiet. Hier meldet sich wieder die Redaktion Schnickschnack zu Wort. Mit natürlich Christian The Hill Hilgert. Und Andreas The Web Weber. Ja. Guten Abend. Guten Abend. Liebe Schnickschnackerinnen und Schnickschnacker. So früh im Jahr, Februar. Ja. Wir sind die alle. Die Februar-Sendung ist praktisch die nach der Januar-Sendung. Könnte man fast so sagen. Wahnsinn. Ja. Ich möchte ja eigentlich mal die. Also nächsten Februar machen wir mal die März-Sendung. Echt? Oder ist mal was anderes? Ich werde darauf zurückkommen, ja. Okay, was haben wir denn heute alles? Wir haben ganz tolle Sachen. Was haben wir denn, Chris? Wir haben nämlich ein Interview mit dem Tatort-Star Andreas Leopold Schad. Der spielt einen Kommissar im Frankentatort. Ja, da sind wir ja immer aktuell, ja. Also aktueller geht's ja gar nicht. Aktueller geht's nicht. Der Chris hat, man muss dazu... Wir sind eigentlich die Tatort-Sendung schlechthin, ja. Ja, und alles nur, weil du so ein großer Tatort-Fan bist. Wahrscheinlich. Und eigentlich bist du wahrscheinlich der einzige Tatort-Fan hier im Sendegebiet. Also hier jetzt wahrscheinlich im Raum, ja. Ja. Wen haben wir denn noch? Wir haben noch die Claudia Ott. Und die Claudia Ott, die schreibt selbst Theaterstücke, ja, und ist mittlerweile, kann man glaube ich sagen, eine Deutschland, wenn nicht europaweite, anerkannte Schriftstellerin in Bezug auf drei Akte, ja. Also Schwank in drei Akten, sagt man da dazu. Hallo Claudia. Hallo. Hallo. Ja, ein kurzer Hinweis in eigener Sache noch. Wir befinden uns jetzt nicht nur im Radio, sondern wir haben ja auch einen Podcast gestartet, gell? Erzähl du mal was drüber, Andreas. Ja, das ist so eine tolle Angelegenheit für Leute, die einen iPod zum Beispiel besitzen und iTunes. Da kann man dann im iTunes Store nach uns suchen, nach Schnickschnack. Und wenn man Glück hat, findet man dann unsere Sendung und dann drückt man da auf Abonnieren und dann hat man das immer... Die neueste Sendung auf dem... Dann seid ihr, wenn ihr auf Abonnieren drückt, seid ihr erst schon mal 100 Euro los. Nee, aber dann selbstverständlich kostenfrei. Ach, kostenfrei. Und wir haben wir haben einen Blog und auf dem Blog wird immer aktualisiert. Unsere neueste Sendung kann man sich da immer anhören. Gell, Chris, das machst du auch immer. Gib's doch zu. Zu Hause hörst du immer unsere Sendung nach. Ich höre nur unsere Sendung, ich kann alle auswendig. Gut, das ist doch sehr löblich. Ja, Chris... Ja, Andreas. Lasst uns doch mal mit einem kurzen, knackigen Interview beginnen. Ja, und zwar haben wir die Claudia Ott bei uns. Die Claudia Ott schreibt selbst Theaterstücke, eher lustige Theaterstücke, Schwank in drei Akten. Herzlich willkommen, Claudia. Hallo. Ist es dann sowas wie das Theaterstadel oder so? Muss ich mir das so vorstellen? So steinermäßig. Ja, schon so. So in die Richtung. Aber... Ja, das Besondere daran ist, dass alle Schauspieler, die bei unserem Stück mitspielen oder bei meinem Stück mitspielen, die kenne ich und ich schreibe die Rollen direkt auf die Körper der Schauspieler sozusagen. Also was die für Talente haben, was die für Rollen spielen können und so weiter, so vergebe ich die Rollen. Das hieße ja auch, wenn in 500 Jahren das mal zu einem Klassiker würde... Und in so kleinen Reklamheften in so gelben gedruckt wird, dass man die, also beziehungsweise in 500 Jahren gibt es wahrscheinlich kein Holz mehr und demnach auch kein Papier, deshalb wahrscheinlich so Reklam-Kindle-Ausgaben. Dann steht da der Germanistikstudent davor und denkt sich so, jetzt kann ich das gar nicht aufführen, weil die Menschen da, die sind gar nicht mehr in der Lage dazu, weil sie denn ruhend sind unter der Erde. Ist das so? Die ursprünglichen Schauspieler schon. Könnte man das auch mit anderen Menschen aufführen? Natürlich kann man das auch mit anderen Menschen aufführen. Also ich verkaufe ja die Stücke auch über einen Theaterverlag. Ach echt? Ja. Ist mehrfache Milliardärin mittlerweile. Ach so ist es. Schön wäre. Nee, ganz so lukrativ ist das Geschäft leider dann doch nicht. Ich war auch schon auf verschiedenen anderen Theateraufführungen, also von anderen Gruppen, die meine Stücke aufgeführt haben. Und es ist sehr, sehr interessant, das zu sehen, weil ja doch jeder das anders umsetzt. Also du machst es schon für die Ewigkeit. Ich mache das schon für die Ewigkeit. Aber es kristallisiert sich dann doch immer wieder raus, dass wir uns wahrscheinlich einfacher tun wie andere. Ich spreche ja dann auch immer mit den anderen Gruppen. Was ist euch aufgefallen, wenn ich das nächste schreibe? Kann ich mich verbessern? Soll ich irgendwas anders machen? Irgendwelche Szenarien vielleicht besser beschreiben in Klammern und so? Hilft es weiter? Also das bringt mir immer ganz viel. Und da unterhalte ich mich natürlich auch mit denen und dann ist es immer sehr, sehr interessant, wie die das dann umsetzen. Was die denken, weil ich kenne ja die Leute, auf die ich diese Rolle schreibe und ich weiß, wie die spielen, ich weiß, wie die sprechen, ich weiß, was die für Stärken und Schwächen haben, ob die recht lustig sind oder doch eher die ruhigeren Typen. Und die anderen Gruppen müssen ja die Rollen so verteilen, wie sie sind, auf die Schauspieler, die sie haben. Und wie ist es dann zum Beispiel, wenn du jetzt ein Stück geschrieben hast, wird es dann 1:1 umgesetzt oder wird dann vielleicht auch was geändert? Das wird auch was geändert. Okay. Also wenn ich schreibe, dann machen ja wir mit der Theatergruppe Stübach die Uraufführung. Und da kommt natürlich dann auch schon mal das ein oder andere vor, wo man sagt, das lässt sich so dann teilweise gar nicht umsetzen. Also wir müssen jetzt da noch mal wegen was umschreiben, damit es besser klappt, weil es vielleicht vom Bühnenbild her gar nicht geht, weil es blöd ausschaut, wenn jetzt alle Leute in einer Reihe stehen oder sitzen, so wie es ich mir jetzt, wie es ich reingeschrieben habe. Oder einer vielleicht auf der Bühne steht, der ewig nichts zu sagen hat und dann danach auch nicht mehr drankommt, da könnte der eigentlich auch abgehen oder so und das verändern wir dann noch. Wir optimieren das sozusagen. Ah ja. Ja. Das aktuelle Stück, wie heißt es? Flug ins Abenteuer, direkt zum Ballermann. Okay, das lässt ja einiges vermuten, Andreas, ne? Allerdings, da hört man eindeutig Brecht klopfen, würde ich sagen. Achtung! Da kommt er schon. Wollen wir ihn reinlassen? Ja. Nee, lieber nicht. Um was geht's denn in dem Stück? Also es ist ein Schwank in drei Akten, muss Schwank man dazu sagen. Schwank in drei sagen, Akten, ja? Also genau. Darf auch gerne gelacht werden dabei? Ja? Ja, ausdrücklich erwünscht. Okay. Ja, was hört ihr jetzt aus dem Namen raus? Gegenfrage. Ja, wie gesagt, also ich erwarte da eine Fahrt durch allerlei Glückseligkeiten oder was? Illustren Begebenheiten am Rande des Eimers. Am Rande eines Naherholungsgebiets. Also vielleicht so der Eimer als tragendes Leitmotiv also immer wieder auftauchen. Fangen wir mal von vorne an. Flug ins Abenteuer. Dann startet das ganze Stück schon mal mit einem Flug vielleicht? Ja. Das heißt, ein Flugzeug ist auf der Bühne. Erster Akt im Flugzeug. Also da habt ihr euch aber. Das ist Wahnsinn. 737 oder wie bringt man das auf die Bühne nach? Ja, da bin ich auch gespannt. Das ist ausdrücklicher Wunsch gewesen von unserem Bühnenbauer. Er möchte ein Stück in einem Flugzeug. Wie heißt der? Bernd Lachmann. Und der sucht praktisch jedes Jahr eine neue Herausforderung. Genau. Letztes Mal war es auf einem Kreuzfahrtschiff. Aha, da hat es auf einem Kreuzfahrtschiff gespielt. Da hat es auf einem Kreuzfahrtschiff gespielt. Also ist dann also quasi es geht seit 2 Jahren eigentlich, ja. Werden da Sehnsüchte Reisen vielleicht bedient? Ich weiß es nicht, ich könnte mal nachfragen. Ja, du schreibst das Stück doch, oder? Ja, aber ich lass mich dann inspirieren. Ah, okay. Also da sagt der eine Bühnenbauer eben, ich möchte mal ein Stück spielen oder ich möchte mal eine Bühne bauen, die aussieht wie ein Flugzeug. Schreib mal was, Claudia. Ich möchte mal ein Flugzeug bauen. Dann sagt der eine so vielleicht mit Hydraulik und so, wenn wir da abheben, ne? So ungefähr. Ja, okay. Ja, dann habe ich schon mal also einen dann, Punkt. Und die Leute erleben ja Abenteuer. Um was geht es in dem Stück? Also es geht darum, dass eine Gruppe von verschiedenen Leuten nach Mallorca fliegt. Mhm. Und die treffen sich sozusagen alle, kennen sich natürlich nicht, die einzelnen Gruppen schon. Also wir haben eine Gruppe mit 4 Jugendlichen, die eben zum Ballermann in den Urlaub fliegt. Dann haben wir ein älteres Ehepaar, das eigentlich nach Rhodos will, aus Versehen in den Flieger nach Palma de Mallorca kommt und plötzlich sich in Mallorca wiederfindet und eigentlich denkt, sie sind in Rhodos. Dann haben wir noch eine Geschäftsfrau mit ihrem Verlobten und 2 Gangster. haben wir auch noch dabei. Okay. Den Igor und den Mr. Corleone. Das ist schon wieder so Klischee, ne? Ich weiß nicht, normalerweise würde ja der Mr. Igor mit dem Corleone überhaupt nicht zusammenarbeiten. Die könnten, grundsätzlich könnten sie auch Hans und Heiner heißen. Ja. Da muss ich gleich dazu sagen, eigentlich habe ich das so geschrieben, dass das der Mr. Smith mit dem Igor war. Okay. Und dann hat der andere, also der den Spieltag gesagt, er will aber Mr. Corleone heißen. Okay, noch. Wie das funktioniert. Andreas, also ich hoffe ja, dass wir das gemeinsam anschauen. Da packst du dein Rallye an Ei und ich meine Julian. Da hoffst du drauf. Ja, apropos gemeinsam anschauen, wann, wo, wie und wieso überhaupt? Also wir spielen im April, 10., 11. April, 18. April und 24. und 25. April. Kannst du es nochmal wiederholen für unsere Schnickschnacker und Schnickschnackerinnen? 10.4., 11.4., das ist Freitag und Samstag, dann das Wochenende drauf am Samstag, den 18.4., und dann noch einmal das Wochenende drauf, Freitag 24.4. und Samstag 25.4. 2015. Wann geht's los? Jeweils um 19.30 Uhr im Gasthaus Zur Sonne in Neustadt an der Alt. Am Nürnberger Tor. Am Nürnberger Tor. Also nicht in Nürnberg, aber am Nürnberger Tor. Am Nürnberger Tor, genau. In Neustadt an der Alt. Okay. Ah, Neustadt an der Alt, da war ich noch nie. Echt? Vielleicht da wird es aber mal Zeit, Andreas. Ja. Wo kann man Karten vorbestellen? Hast du eigentlich eine Telefonnummer oder was? Es gibt natürlich eine Abendkasse an jedem Tag. Und, kann man da hin? Ist da immer nur Platz? Oder? Ja, aber normalerweise sind sie schon immer ganz gut ausgebucht, die Vorstellungen. Und wir haben Platzkarten. Das heißt, wer an der Abendkasse... Man platzt, wenn man die kauft. Nee, wenn man an der Abendkasse kommt, dann sitzt man normalerweise schon ganz hinten. Oma, dein Platzkarten! Ja, wunderbar. Und ja. Vorverkauf? Soll ich noch sagen? Ja, freilich. Ja, alles. Unter der Telefonnummer 09161 5455 kann man die Karten vorbestellen. Also 09161 5455. Genau. Wo kommt man da raus? Bei meiner Mama. Bei der Claudia, ihrer Mama, der Brigitte Schulz. Brigitte Schulz. Genau. Und die macht es jedes Jahr für uns. Also wir werden da gerne hinkommen, denke ich, oder? Das schauen wir uns einmal an. Ich nehme euch ernst, gell? Ja, das hoffe ich, dass... Also, wer uns nicht ernst nimmt, der macht einen großen Fehler. Also, wenn ihr nicht kommt, ja, okay. Dann... Das steht ja dann quasi in der... Siehst du dich dann auch so in der Tradition dieser... darf ich es Laientheater... Ja, Tradition nennen, weil ich kenne das jetzt schon in mehreren... Gebieten, wo ich denn der einst zu wohnen pflegte. Claudia, schön, also, schön gesagt. Das ist ja Wahnsinn. Siehst du dich da in der Tradition? Besuchst du auch andere Laienvorführungen? Lässt dich inspirieren? Wie siehst du das so? Oder gibt es da eine richtige Kultur? Tauscht man sich da untereinander aus? Gibt es da vielleicht einen Dachverband? Es gibt fränkisches Mundarttheater. Echt? Ja. Echt? Wahnsinn. Ja, gibt's. Wahnsinn, was es gibt. Ne? In Deutschland gibt es einfach alles. Also ja. Alles, was mit Papier und Programm. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wir, ich und auch wir von der Theatergruppe, verschiedene andere Theatergruppen in der Gegend besuchen und uns denen ihre Vorstellungen natürlich auch anschauen. Die kommen auch zu uns. Und mittlerweile hat sich das wirklich gut ausgeweitet. Also wir waren da schon in Karlstadt bei Würzburg. Mhm. Bei Geroldshofen in Hallheim, also der Kreis hat sich schon erweitert. Claudia, vielen Dank, dass du da warst. War recht interessant. Liebe Schnickschnackerinnen und Schnickschnacker, wenn ihr Theater sehen wollt, Schwenke in drei Akten, ja. Den Flug an den Ballermann. An den Ballermann. Das ist ja was man selber eigentlich nicht erleben will. Und dann ist es ganz cool, wenn man das sich dann mal ersatzweise im Theater anschauen kann. Wieso will man das nicht erleben? Also ich will keinen Flug nach Mallorca erleben, ehrlich gesagt. Nicht? Nee. Also, aber als Theaterstück sehr wohl schon, weil da wird es dann... weil im Flugzeug da so laut halt rumlachen, das ist ja nicht so schön. Mir reicht ja schon die U-Bahn-Fahrt von Nürnberg nach Fürth immer. Also du bist praktisch schon live dabei. Ja, nee, also deshalb sage ich ja, das ist was man sich dann im Theater umso gerne dann anschaut, weil da ist man dann quasi befreit, von der Last zu lachen. Praktisch, ja. Ja. Das ist und von Nürnberg nach Fürth kannst du ja jetzt auch mit den Karten fahren, die da in den Dinger drin stecken, ne? Da gibt es ja jetzt Freifahrten, oder? Ach so, davon redest du, von dem Karma-Ticket. Genau. Ja, das geht nach Ballermann, glaube ich, noch nicht. Aber das kann ja alles noch ausgeweitet werden. Ja, aber wer sich jetzt zum Beispiel Mallorca Ballermann nicht leisten kann, kann ja mit der U-Bahn von Nürnberg nach Fürth fahren. Also so. Der kann auch nach Neustadt an der Aisch fahren und sich das Theaterstück anschauen. Genau, der kann sich das anschauen. Ist noch besser. Ja. Na gut, dann, was sagt man da? Schöne Urlaubsgrüße. Ach, ich, gibt es denn auch eine Internetadresse? Weil ich hätte jetzt mir die Nummer nicht gemerkt. Ja, muss ich gibt ehrlich es auch. Sagen. Steht auch alles so drauf, wie ich es erzählt habe. Die Internetadresse ist www.theater-stübach mit UE. T-U-E-Bach. Genau. bach.de. De. Bahnübergang, aber Tango tanzen auf der Straße. Stell halt deine rote Pyramide ab, wenn's dann Haufen und Unfall gehabt hast. Walder Neistige. Nürnbergs Taxifahrer Nummer 1 erklärt euch die Welt. Heute gesponsert von Frankenfit. Biomüsli mit fränkischem Sauerkraut. Heute Walder macht Hatschi. Die Barbara, meine Frau, die spinnt nicht. Nach Weihnachten hat sie mich zum Zumba angemeldet, weil ihr scheinbar zu dick war. Da war ich eine Stunde dort. Ich war fix und fertig. Und dabei habe ich bloß zugeschaut. Und neulich kommt's, da sagt sie zu mir, ich bin so unentspannt. Sie meldet mich jetzt einmal beim Tai Chi an. Da sage ich, was ist denn das Tai Chi oder was? Dann sagt's, da wärst du innerlich total ausgeglichen. Das ist eine chinesische Kampfsportart. Aber mehr so innerlich, ne? Naja, dann war ich halt einmal dort bei dem Tai Chi, ne? Und ich muss sagen, also, ich bin total ruhig geworden. Ne? Ich bin viel ruhiger geworden. Du lernst ein bisschen Kampf und so, ne? Und dann hockst du halt wieder noch so wie bei dem Yoga, ne? Und dann hörst du so in dich hinein und so weiter, ne? Also, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Neulich habe ich eine Autobahn gehabt. Da bin ich zwischen Geiselwind und Schlüsselfeld bin ich stehen geblieben. Und weil ich hier beim ADAC bin, ne, habe ich da angerufen. Und da habe ich alles so geschildert, ne, Motor explodiert und so weiter. Und dann sagt die Frau, bei welchem Autobahnkilometer stehen Sie denn? Dann sage ich, was? Das weiß doch ich nicht. Und dann sagt sie da an der Seite, ne, von der Autobahn, da sind doch so kleine Schilder. Haben Sie die nicht gesehen? Und ganz ruhig und gelassen, wie ich war, ne, habe ich dann zu ihr gesagt, ja, war sie überhaupt? Wenn mir mein Auto explodiert, dann schaue ich auf den scheiß blöden kleinen Autobahnschild da draußen. Ich sag Ihnen, früher ohne das Tai Chi, da wäre ich ausgeflippt, ne? Da wäre ich total ausgeflippt. Da habe ich schon gemerkt, dass ich immer ruhiger bin. Ne? Ja, mittlerweile mache ich sogar zweimal die Woche. Ne? Also anfangs war ich ja gar nicht begeistert, weil die Barbara ist wie meine Schwiegermutter, ne? Freier war, ne? Die hat ihren Schwiegervater, ne? Hat die auch auf Klettern geschickt in die Fränkische, ne? Der soll sich erholen, verstehst? Und dann ist er dann aufgeklettert, ne? Der Schwiegervater, der Winfried, der Gauder Kerl war es, ne? Der ist aufgeklettert und hat vergessen, einen Haken zu setzen, ne? Und er war ja Zigarrenraucher, ne? Dann hat er sich so auf halbem Weg praktisch an der Stallwand, hat er sich dann eine Zigarre anzünden wollen, ne? Und weil er den Haken nicht gesetzt hat, ist er halt runtergefallen, ne? Hat sich das Kreuz gebrochen. Auch schon lang her. Aber ich muss sagen, das Tai Chi, also, das ist schon wirklich, das bringt schon was, ne? Ich bin zum Beispiel neulich, ein weiteres Beispiel, ne, bin ich heimgekommen, da sagt mein Nachbar zu mir, mach mal dein scheiß Unkraut da aus deinem Garten raus, das flecht schon neben zu uns, wir haben schon mehr Unkraut für euch wie Salat. Und wie gesagt, da musst du halt zurückhalten einfach, ne. Da habe ich ganz tief eingeatmet, ne, hab mir gedacht, nein, weil der früher hätte ich da stundenlang mit ihm rumgestritten, ne, und hätte ihn wahrscheinlich da mit Ausdruck oder Kraftausdrücke nauf und unter gehassen. Aber ich habe mir gedacht, nein, Walter, du bleibst ganz ruhig. Und das war ich dann auch. Ich habe dann einfach rechts und links an in einen Backen gehaut. Und das habe ich alles dem Tai Chi zu verdanken. Wenn Sie es einmal ausprobieren wollen, vielleicht sieht man sie mal. Ciao, euer Walter. They wanna piece of my skin, but I'ma track. Am I Yang, guess I'm fit to the yin. And I got all of you suckers on my long line. Back to the shore, been DC for a long time. No harakiri, use the blade to shake face. Take off your mask and you'll never ever need to say face. Say base. Hold on, can you go? My Fukushima hurts so bad, the Geiger goes. I'm Tony Hanzo, stuck in the chest. We pull it out and pointed where some sets in the west. And in the sunlight, the dark fun. Hey baby, you still be wide by sunrise. Stepping in and get those dishes. Eat an amazing poison vicious. Serving your dying vicious. Tell me about your nightmares. Happy to be a cure, just like your favorite razor. I pretend it's you're in need of a mind eraser. Drawing on my paper doll, jumping into the motherfucking surface. Your enemy, the canvas, only make believe. See my chopsticks on the top of my back. You'll be careful cause I'm fake. It's gonna be a trapdoor. I'm Tony Hanzo, stuck in the chest. We pull it out and point it where sunsets in the west. And in the sunlight, the dark fun. Hey baby, you still be white by sunrise. Obsidian eyes and neither is skin. Through chaos you go to find beauty within. Under the double H, dragons rage. Take the pain back, splinters rain down from the devil's cage. Ja, liebe Schnickschnackerinnen und Schnickschnacker, wir sind in Lauterdal beim Schauspieler Andreas Leopold Schad, der bald einem größeren Publikum bekannt werden dürfte, dazu später mehr. Andreas, danke, dass du uns eingeladen hast und dass das so unkompliziert geklappt hat mit dir. Jetzt haben wir ein paar Fragen vorbereitet. Mhm. Und zwar, du bist ja geborener Franke, wie man ja auch hört. Ja. Was ist denn für dich der typische Franke und woran erkennt man den an typischen Franken für dich? An typischen Franken, ja. Der typische Franke ist, glaube ich, der ist gemütlich. Der Franke ist ein wenig zurückhaltend, erst einmal. Also der Franke guckt erst einmal. Ne? Und, aber ich glaube, wenn man ihn hat, dann ist er ein super Kumpel und mit dem kann man dann auch richtig einen drauf machen. So oder so. Also drauf machen, jetzt nicht nur anheben, ne? Aber das kann man mit einem Franken auf jeden Fall auch anheben. Aber ja, also grundsätzlich, der Franke ist halt bodenständig, ne? Und ehrlich, so, also eher so ein Erdmensch, so, ne? So am Boden, fest am Boden. Und ja. Genau. Ein Erdmännchen. Ein Erdmännchen. Naja, die wuseln ja eher ein wenig rum. Ne? Also, ja. Der Franke ist ja weniger der wuselige Typ dann. Ja, eben. Ja, okay. Genau. Bist du ein richtiger Frankenpatriot dann quasi? Naja, was heißt Patriot? Also mit dieses Bayern- und Franken-Ding, also das verstehe ich manchmal nicht so genau. Also ich denke halt, es wäre schon cool, ne, weil wenn wir, also jedes Bundesland hat seinen Namen. So, und wenn wir Franken heißen, ne, dann kann man uns ja auch eigenständig lassen. So. Aber grundsätzlich habe ich jetzt da kein Problem, jetzt zu sagen, ich bin ein Bayer oder ich bin ein Franke. Aber original bin ich halt ein Oberfranke, ein Franke und kein Bayer. Was ist denn der beste Franke überhaupt? Der beste Franke? Es gibt ja Ober-, Mittel- und Unterfranken. Naja. Was denkst du, was sind jetzt typische Franken? Musst du ein bisschen vorsichtig sein. Nein, ich sage dazu nur eines. Jeder Franke, der Mittel-, der Ober- und der Unterfranke, haben sicherlich ihre Qualitäten. Okay. Und da weiß ich gar nicht. Also, nee, ich meine, ich bin ja multikulturell aufgewachsen. Also quasi von meiner Oma, der eine Onkel, der kommt aus Würzburg. Da haben wir schon mal was abgedeckt. Dann Nürnberg, meine Urgroßmutter und ich komme aus Hof. Und da habe ich alles ein wenig wahrscheinlich davon. Du bist Indus. Wahrscheinlich der einzig wahre Franke, wenn du von alle Franken was. Ja, wahrscheinlich. Ja, dann bin ich das, der Urfranke. Der Urfranke. Ja. Wohnt in Laudertal. Du bist in Hof geboren. Genau. Bist in Hof zur Schule gegangen. Ja. Wie war er denn so der kleine Schad so in der Schule? War er mehr so der Rabauke? Oder? Ja, also wenn es damals schon ADHS gegeben hätte, die okay. Diagnose, dann hätte man mir das wahrscheinlich gleich übergestülpt. Also ich war schon ziemlich motorisch, ziemlich aktiv und so. Ich war in der Grundschule, war ich mehr vor der Tür als im Unterricht, weil da gab es ja noch dieses, ne? Da sind die Eselsbänke praktisch schon abgeschafft gewesen. Ja, da musste man dann raus. Raus, ja. Genau. Und hast du die mit dem Schauspielen, hast du das in der Schule dann schon begonnen oder wie hat es bei dir angefangen dann? Naja, also ne, wenn wir jetzt nochmal auf das ADHS zurückkommen, ich war halt nicht so der Klassenkasper und man hat halt, was habe ich, ja, für den Tischtennis und Turnverein und so haben wir halt immer die Weihnachtsfeiern gemacht und da habe ich halt einmal den Unterhaltungsteil immer mit initiiert und auch mit live vorgetragen, Interviews geführt und Sketche gemacht und so Sachen. Und dann war ich halt irgendwann der Schauspieler im Dorf. So. Naja, und dann bin ich halt auf ein paar Schauspielschulen zum Vorsprechen gegangen und dann haben wir halt ein paar Zusagen gehabt und dann bin ich nach München. Mhm. Auf die Schauspielschule. Ja. Du machst aber, also du hast eine Schauspielausbildung gemacht, du machst aber momentan eine Ausbildung zum Psychotherapeuten. Wie ist es da dazu gekommen? Also, psychotherapeutischer Heilpraktiker, okay. Darf man nicht verwechseln. So wird es anders sein. Ja. Ja, genau. Mit dem Schwerpunkt Drama- und Theatertherapie, was quasi ja dann anschließend ist an die Schauspielarbeit. Da habe ich also nach 10 Jahren Theater Laufbahn irgendwann dann einmal so gemeint, ich will das nimmer. Und dann habe ich einen Vorschlag bekommen, dass es eben, weil ich schon eh in der Erwachsenenbildung eine Zeit lang gearbeitet habe, in Heidelberg und auch mit Jugendlichen so wegen Theaterarbeit und so gemacht habe in verschiedenen Städten. Und dann habe ich halt gedacht, okay, dann mache ich halt irgendwas in der Richtung. Und dann hat sich das angeboten, weil der Drama- und Theatertherapeut, das ist sowas wie Kunsttherapie oder Musiktherapie. Und beinhaltet halt Schauspiel- und Theaterelemente und mit denen habe ich halt dann begonnen. Und ich habe jetzt schon meinen Drama- und Theaterpädagogen, jetzt fehlt mir halt noch der Heiler, also die psychotherapeutische Heilpraktikerprüfung in Bayreuth ist erst im März jetzt. Ach, und hast du eigentlich jetzt bei all der Schauspielerei und so weiter, hast du, und du hast ja einen festen Job danach, ja, als Psychotherapeut, Heilpraktiker? Psychotherapeutischer Heilpraktiker, ja. Genau. Hast du da nur Zeit für Hobbys? Naja, also Hobbys. Ja, ich habe jetzt wieder angefangen, Fußball zu spielen. Ja, und Schallplatten sammeln. Durch. Und ich also wer Schallplatten übrig hat, ja, übrigens. Metal. Du kannst gleich mal. Ja. Metal-Schallplatten zu mir. Marketingzahl. Du hast zum Beispiel im Film Dreiviertelmond mitgespielt mit Elmar Webber. Mhm. Magst du aber auch Theater? Was ist dir denn lieber, Film oder Theater? Naja, also Theater ist halt durchgängig. Ne? Also wenn man jetzt eine Szene probt oder so, dann probt man die halt, kann man die ganz durchmachen. So. Und beim Film ist es halt immer so, sind es halt nur so kleine Sequenzen. Und das finde ich schwieriger, oder fand ich schwieriger, aber jetzt so durch den Franken-Tatort habe ich mehr Freude jetzt auch dran gefunden, wieder da mehr zu machen. Und aber was ist, Bühne ist halt schon geil. Mhm. Aber dann, das andere Geile ist dann, also die Produktion des Films ist oft wahrscheinlich anstrengender insgesamt, aber man sieht es halt dann auf dem Fernsehen oder auf der Leinwand, das ist halt auch geil. Also da gibt es eigentlich, aber live auf der Bühne, das hat schon was. Vor allem, wenn du halt improvisierst oder irgendwas und das Publikum irgendwie mitnimmst, wo sie nicht wissen, wo es hingeht, das ist irgendwie auch spannend. Ich kann es jetzt gar nicht so genau sagen. Du hast vor kurzem ja die Rolle im Tatort bekommen. Wo warst du denn in dem Moment und was war der erste Gedanke eigentlich? Also ich konnte es, also wie soll ich sagen, ich habe eine Woche lang versucht, mein Handy bereit zu halten, dass ich dran bin, wenn es klingelt. Und an dem Tag, wo es dann angerufen haben, war es auf lautlos. Und ich habe dann panisch zurückgerufen und dann irgendwie haben wir uns dann erreicht und dann sagt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es die Casting-Agentur war oder die Produktionsfirma schon, auf jeden Fall hieß es dann, ob ich kurz Zeit habe und sie würden mir jetzt die Rolle des Sebastian Fleischer für den Frankentatort anbieten. Ne? Und dann habe ich gesagt, da brauchen wir nichts anbieten. Da, ich nehm's, ich mach's, egal, also egal was. Ne? Und wenn ich nur drei Sets spreche, ist mir scheißegal, ich mach das Ding. Und ja, und da war ich hier in der Wohnung und ja, meine Freundin war auch an dem Tag, die hatte frei und ich habe gesagt, das gibt's nicht, das kann jetzt nicht. Also ich habe ja immer gedacht, ne, einmal will ich in einem Film und dann Franken auch noch, super. Hm. Ja, und dann hat's geklappt. Erzähl doch mal von die Dreharbeiten beim Tatort, was hat dich denn zum Beispiel am meisten beeindruckt? Weil das war ja danach, also bis auf Dreiviertelmond, sag ich mal, was ja auch eine größere Produktion war, aber das war ja eine große Produktion und was hat dich denn da erstaunt, beeindruckt? Also erstaunt hat mich auf jeden Fall Nürnberg und die Bereitschaft in Nürnberg, Erlangen und wo wir halt überall gedreht haben, diese Bereitschaft der Bevölkerung, der Stadt und die da alle mitgemacht haben, dass die da alles möglich gemacht haben, um diesen Film irgendwie so zu machen, wie er jetzt dann ist. Gut, denke ich mal. Und und der Hype um diesen Film. Also, weil ich kannte das ja bis dato überhaupt nicht. Man hat vielleicht immer, wenn man in eine neue Stadt kommt, in ein Theater kommt oder so, hat man mal ein Interview, aber dass dann gleich das Fernsehen kommt und ein Porträt macht und dann kommt die Zeitung von die Hofer Anzeiger und hier liegt das, die Coburger Tagespresse und so weiter. Das war dann insgesamt einfach ein Riesenhype um diesen Frankentatort und das fand ich schon beeindruckend. Mhm. Sonst Filmsets oder so kenne ich ja trotzdem schon größer oder kleiner. Ich habe früher viel, ich war Produktionsfahrer für Werbefilme und ich habe dann Drehs schon mitbekommen. Meistens halt hinter der Kamera irgendwie. Mhm. Aber ja, also das Beeindruckendste war jetzt, wie schon gesagt, einfach die Begeisterung der fränkischen Bevölkerung für diesen Film und auch das Presseaufkommen für diesen Film. Einfach, ja, das fand ich sehr beachtlich. Also am 12. April geht es ja los mit dem Frankentatort. Was denkst du, kommt danach auf dich zu? Naja, stellst du dir die Zeit danach vor? Bist du geerdet genug für den eventuellen Ansturm? Ja, also ich glaube, dass der richtige Zeitpunkt da ist und ich hoffe, dass da viel noch folgt. Also einfach an Angeboten, vielleicht kommt ja dann nochmal der fränkische Krimiserie, ne, sowas wie München 7 als Franken, ne, dass da halt ein paar Franken zusammensitzen. Da kenne ich ja dann auch eben ein paar Mittelfranken, ein paar Oberfranken, ein paar Unterfranken in so einem Polizeikommissariat zusammenhocken und da irgendwas zusammenspinnen. Und kannst du dir eigentlich einen Text dann gut merken? Weil, jetzt sagen wir mal, wenn, das ist bei jedem so, wenn du älter wirst, dann kannst du ja eigentlich ganz schlechter lernen. Also bei vielen ist das so, ne? Mhm. Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Ich kann mir schlechter Sachen merken, wenn ich jetzt was auswendig lernen müsste. Ist das bei dir auch so oder bist du immer drin? Na, also Text, also ich finde, wenn ich selber mal so Filmler drehe oder was, dann mache ich das am liebsten improvisiert. Dass das bei so einem großen Film nicht geht, ist klar, ne? Ja. Weil du musst dich ja an Absprachen halten und Schnitt und Gegenschnitt und so weiter. Mhm. Aber grundsätzlich ist Textlerner für mich oft ein Graus. Und ich habe dann auch echt, wie viel, 11 Szenen oder was in dem ganzen Film gehabt. Ich habe jeden Tag meine Texte runter, immer wieder. Hm. Und dann komme ich ans Set bei dem Andrehtauch draußen im Wald an, wo wir auch zusammengespielt haben. Und dann heißt der Andreas kriegt jetzt noch einen Text. Und dann haben wir den aber irgendwie aufgeschrieben und dann konnte ich, weil ich da am Tisch so ein wenig geschäftig mit dem Telefon war, ne, konnte ich den ablesen. Okay. Aber zwei Tage oder drei Drehtage später hatte ich noch einmal so eine Situation, da hieß es, Andreas, du bist jetzt da dabei, ne? Wie? Ja, wir haben jetzt den Komparsen da nimmer, du bist jetzt an dem Platz. Hä? Und du hast jetzt die und die Zeilentext. Und ich so, oh Gott. Und dann nur den Text. Und da habe ich ihn so oft aufgesagt, dass ich ihn am Schluss nicht mehr wusste. Ja, das ist ja immer mal zwischendrin, ne? Aber komplett Aussetzer gehabt. Aber jetzt nicht merklich für die anderen, sondern weil es ja dann bloß noch totale waren, hatte ich ja so ein Bichler in der Hand und dann habe ich mir den Zettel dann eingelegt. Das heißt, jetzt habe ich den Faden verloren. Du. Ja. Ja, wo ist er denn? Ja. Du wolltest, dass er sich hinsetzt. Ja. Oder umgekehrt, ja. Da hinten und ja. Ja. Er hat überhaupt kein Interesse an dem Ding und du hast überhaupt keine Ahnung, was du mich fragen sollst. Das ist großartig. Ja. Oder? Wir sind einfach ein eingespieltes Team. Ja. Hey, so dilettantisch wie du befragst, lass mich mal hinsetzen. Da war ich stehen geblieben. Ich interessiere es gar nicht. Du machst den Eindruck, als wenn es dich nicht interessiert wäre. Ich bin hochinteressiert. Wenn ich nicht interessiert wäre, ja. Und dafür kriegst du keine Schallplatte. Ich wollte fragen, danke für die kurze Unterbrechung. Wir waren gerade im Kino stehen geblieben. Ich wollte wissen, du hast aber schon auch den einen oder anderen Kinofilm gemacht, oder? Naja. Oder waren das immer Fernsehfilme? Naja, Dreiviertelmond war ja auch erst ein Kinofilm. Genau. Und dann war ich noch bei Der Sommer, der Gaukler. Da hatte ich 8 Drehtage und ich sehe mich in dem Film aber irgendwie gar nicht. Also wir hatten so ein Abkommen, dass der Regisseur wollte Schauspieler, der Rosenmüller wollte Schauspieler für diese Truppe um die Hauptdarsteller herum. Und da haben wir halt 8 Drehtage gehabt und das war ein fettes Ding. Aber das waren die beiden Kinofilme. Aber für dich macht das keinen großen Unterschied oder so? Für die Wertigkeit? Also es gibt ja Leute, die sagen, ich will nur Kino machen. Es gibt Leute, die sagen, ich will nur Werbung machen oder ich bin Werbeschauspieler oder so. Oder machst du da keinen großen Unterschied? Ist das für dich egal? Also, wenn ich das gucken würde, egal was es jetzt ist, also ob es jetzt eine Serie ist oder ein Film oder ein Fernsehfilm, egal. Wenn ich es gucken würde, selber. Es gibt Formate im Fernsehen, da würde ich nicht mitmachen. Okay. Also, aber an sich, so erst einmal ist dir das egal. Hauptsache, ich habe keine. Ich glaube, ich bin kein Rosemunde-Pilcher-Typ. So, ne? Also, vielleicht wird es ja noch. Ich weiß nicht. Meine Friseurdame hat ja irgendwie jetzt meine Haare anscheinend zum Prinz Eisenherz umfunktioniert. Und bist du dir echt sicher, dass du kein Rosemunde-Pilcher-Typ bist? Wenn du mit so einem Anzieher, mit einem Anzug und dann so. Und dann, aber ja, gut, okay, ich könnte sagen, Mary, was ist los mit dir? Ja. So, oder? Ja. Du hast dich so verändert. Ja, du hast den weiten Weg. Von aus Coburg. Aus Coburg. Nee, aus Lautertal zu dir geeilt. Ja. Nee, ich glaube nicht. Scheiße, hat er echt nicht zugehört. Ja, dann war es wieder. Ja, ich stelle mir das schon so vor, so Lautertal, ein abgelegenes Anwesen von Graf Leopold. Beispiel. Wäre ja dann ich auch. Ja, und du kommst dann mit so einer Jacke und so. Also ich kann mir das super vorstellen, so fränkischer Rosamunde Pilcher. Ja. Ja. Ja gut, hat sich dein Leben verändert bisher großartig seit den Dreharbeiten? Wirst du auf der Straße, weil jetzt ja, du hast mal vorhin von einem Medienansturm gesprochen, so Interviews geben und BR und ist dir das jetzt unangenehm oder glaubst du, es wird mal unangenehm, wenn es zu viel wird? Nee, also angesprochen werde ich jetzt noch nicht so direkt, also hier jetzt im Ort, in Hof wahrscheinlich würde ich mehr, weil da, also ne, man kennt ja auch dort immer noch Leute und dann wäre ich da wahrscheinlich, weil ich ja Hofer bin, eher dann erkannt, aber ich bin ja nicht mehr viel in Hof. Und ich finde es jetzt, also momentan finde ich es angenehm, so wie es ist. Also halt da irgendwo reinzugehen und dann hat man immer mal noch ein anderes Gespräch oder auch selber, wenn man mal nicht so gut drauf ist vielleicht früh und geht irgendwo hin und dann weiß aber jeder, ne, ach ja, jetzt kommt ja wieder der Herr Schauspieler, der vom Dadon und so weiter. Und dann, also, dann kommen halt andere Gespräche zusammen, als wenn man jetzt einfach nur der Andi ist oder der Andreas ist und so ist man halt jetzt der Andi, der halt in einem Dadort mitspielt und das hat immer noch so einen Funken mehr. Ein Tröpfchen Ruhm ist da dabei. Ein Tröpfchen Ruhm, schön. Sein Oma ist aus Bremen, der kann sie wunderbar ausdrücken, der Andreas. Ja. Der Chris wird auch nicht müde, das immer wieder zu sagen. Tröpfchen Ruhm. Ja, glaubst du, dass aus dem Tröpfchen Ruhm vielleicht ein Sturzbach werden könnte? Ja, ich habe jetzt erst an der Fass gedacht, aber ja. Sturzbach wäre natürlich noch schöner. Ja, hast du da Angst davor? Weil irgendwie, oder ist dir das alles wurscht? Bist du so dermaßen geerdet, dass dir das alles wurscht ist? Nee, also wurscht ist mir das nicht. Ich würde mir das schon wünschen, dass einfach da mehr passiert. Also, weil ich habe auch selber auch noch Ideen, die ich gerne irgendwann mal umsetzen würde. Also ich würde auch gerne einmal Macbeth verfilmen. Aha. Entweder auf ich... Auf Fränkisch? Na, auf Fränkisch nicht. Nee, das geht nicht. Nee, aber ich würde gerne Macbeth verfilmen und dafür braucht man Kohle. So, und wenn ich dann die Kohle irgendwie selber reinschießen könnte, aufgrund des Sturzbach-artigen Ruhmes, ja. Ja, wie war das jetzt nochmal? Ein Tröpfchen? Nee, was? Ein Tröpfchen Ruhm ist ein Tröpfchen Mann. Ruhm? Das wäre doch dann schon mal der erste Rosemunder Pilcher-Film in Frankreich. Stimmt, ja. Ein Tröpfchen Ruhm. ich wünsche mir jetzt nicht, also jetzt auf Teufel komm raus, jetzt irgendwo im Mittelpunkt zu stehen, aber das zu nutzen, irgendwie. Ideen dann umzusetzen und auch jetzt auch mit meiner sozialen und therapeutischen Arbeit da einfach mehr Möglichkeiten zu haben, weil so ist es halt immer so, ne, ja, ach, wir würden gerne den Menschen helfen, aber wir haben halt kein Geld, können Sie das ehrenamtlich machen und so. Und ich meine, niemand, ja, kein Politiker, kein Handwerker, niemand macht irgendwas ehrenamtlich. Ja. Wenn er jetzt, ne, die haben alle dann genug und dann, wenn man was draufsetzt. Aber wenn man jetzt nicht viel hat, dann ist es schwierig, dann noch zu sagen, ich mache es jetzt ehrenamtlich und weiß aber selber nicht, wie ich rumkomme. Ja. So. Das muss aber du, also das heißt, du hast da schon klare Vorstellungen, wenn du was ändern könntest, wenn du die Macht dazu hättest, hättest du schon die eine oder andere Idee, was man denn, wo was anders laufen muss. Ja, auf jeden Fall keine Bomben werfen, aber andere Bomben schmeißen, die irgendwas bewirken, ja, das auf jeden Fall. Wasserbomben. Wasserbomben in die Wüste, ja. Wasserbomben in die Wüste, zweiter Teil, Rosemunder Pilcher. Wahnsinn, wir haben einen Titel haben wir schon. Ne? Ja. Das wird immer absurder. Ja. mehr genug. Ja. Und, Hollywood wäre auch was für dich. Quentin Tarantino. Tarantino ist das Ding. Ja, gut, das haben ja andere auch schon geschafft. Ne? Wollen wir nicht vergessen. Eben. Also, genau, und vielleicht braucht er mal, wir hatten jetzt schon so ein paar Titel gehabt, vielleicht ist es ja dann auch kein Rosemunder Pilcher, sondern wie war das nochmal, der Tropfen? Tropfenruhm. Ein Tropfenruhm von Quentin Tarantino mit Andreas Leopold Schad. Und deshalb muss man dann auf Western. Englisch, was wäre das dann? Ein Tropfenruhm? A drop Englisch? of rum. Rum? A drop of rum! A Tropfenrum? Tropfenrum? Ist schon rum? Naja, okay. Gut, aber. Ja, also aber das wäre was für dich. Wenn jetzt Tarantino vor der Tür stehst, würdest du nicht sagen, ist mir zu groß, sondern du würdest dich voll ins Abenteuer stürzen. Genau. Ich habe auch schon mal von ihm geträumt. Und zwar, ich war am Set, ich war der Fahrer, wie immer. Und Quentin Tarantino war der Caterer. Und hat Würstchen gegessen. Was gab's zu essen? Es gab Würstchen. Am Würstchen. Und was habe ich? Ich bin zu ihm hin. Und da bin, ohne Scheiß, bin hin und habe gesagt, nee, da war ich noch nicht in Coburg. Aber wurscht ist wurscht. Jetzt mittlerweile dann. Und da gehe ich hin. Und schüttel ihm die Hand und sagt, hey, I'm Andy the Driver. Und dann bin ich aufgewacht. Oh, scheiße. Also ich habe ihn schon mal getroffen. Im Traum. Wahnsinn. Mhm. Und ich habe ihm auch schon mal einen Brief geschrieben, aber den hat er nicht gekriegt, glaube ich. Echt? Ich hatte auch keine Adresse von ihm. Ich habe halt... Ja, wohin? Als nee, er hatte eine Agentur in Amerika und da habe ich mal einen Brief hingeschickt. Was hast du reingeschrieben? Möchtest du das verraten? Naja, ich habe ihm geschrieben, dass ich halt... Meine Tante wohnt in L.A. und das heißt, man müsste keine Übernachtungskosten für mich bezahlen. Nee, man weiß ja nicht mehr, ob die Post nach Amerika... Nee, ey, du schmeißt den Brief irgendwo ein und der soll dann in Amerika rauskommen? Vor allen Dingen, ich denke, dass der einige Briefe bekommt. Wahrscheinlich, weil das nicht der einzige... Ja, das war nicht der einzige Brief. Dann wird wahrscheinlich Heinz-Hero Freier, wenn er mal einen Brief kriegt. Ui, schau, da ist schon wieder der Typ da aus Coburg. Jetzt kommt der da schon wieder an mit so einem Brief. Da steht wieder so unverständliches Zeug drin. Ja. I'm Andy the Driver. I'm Andy the Please Driver. Give me the worst. Give me the worst case. Ja, wunderschön. Wunderschön. Jetzt bin ich ehrlich gesagt auch out of questions. Ja. A drop of rum. Jetzt ist die Frage, wer hat sich emotional mehr beteiligt, ne? Ja, ich bin immer, wenn ich wirke immer wenn abwesend, aber ich bin höchst konzentriert. Ja, ja. Er hat so viel anders im Kopf. Ja, ich habe schon den Texte im Kopf. Ja, ich weiß. Wir drehen jetzt Folge. Wir drehen jetzt ein paar Staffeln. Wir drehen jetzt ein paar Staffeln. Game of Fert. Ja, liebe Schnickschnackerinnen und Schnickschnacker, wer die Uhr nicht komplett während unserer Sendung aus den Augen verloren hat, dem ist vielleicht aufgefallen, dass sich jetzt nach circa einer Stunde die Sendung langsam dem Ende entgegen neigt. Nicht wahr? Andreas, wie schön du das wieder gesagt hast. Ach ja, Christian. Wer hat an der Uhr gedreht? Ja, wer hat an. Ja. Wahnsinn, könnte man jetzt auch sagen, wenn man Phrasen dreschen wollen würde, ja, könnte man das sagen. Genau. Wollen würden wir aber nicht, oder? Ja, es ist auch schon so spät, wir haben auch nicht mehr allzu viel lange Zeit, jetzt nochmal kurz zu sinnieren. Eine kleine Anekdote vielleicht am Rande. Ihr habt gerade das Interview mit Andreas Leopold Schad zu hören bekommen. Und, ja, da haben wir ja das Frankenland, also Nürnberg, verlassen. Ja, wir wollen ja auch unserem Anspruch. Sondern Nürnberg haben wir verlassen. Ja, wir wollen ja unserem Anspruch auch gerecht werden, für die ganze Metropolregion ja, zuständig genau. zu sein. Und es ist ja der äußerste Zipfel fast, ne? Ja. Also da neigt sich das dann, also es war Coburg oder wie hieß das, Lautertal? Lautertal bei Coburg. Da waren wir zu Besuch bei dem Herrn Schad. War sehr eine schöne Fahrt mit dir auch, muss ich sagen. Also ich habe da, dein Auto ist auch immer, also immer ein schöner Ort. Du hast zwar aufgeheizt wie ein Blöder, aber, ja, also die klar. Heizung. Ja, ja, klar. Ja, ja, aber ja. gut, das vielleicht, ja, und dann sind wir ja noch liegen geblieben, ne? Also das ist eigentlich die einzige Sonderausstattung, muss ich sagen, was ich ja in meinem Fiat drin habe, das ist die Heizung. Okay. Ja. Ja, anscheinend, dein Motor hat anscheinend dann war nicht so gut ausgestattet. Ja, die hat dann leider den Geist aufgegeben. Ja. Und wir haben dann auch Hand in Hand quasi zusammengeholfen, um die Kiste wieder zum Laufen zu bringen. Zum Glück ist uns dann diese Eiseskälte auch der liebe Herr Schad über den Weg gelaufen, hat uns gleich mit nach Hause genommen zu sich und erstmal aufgewärmt und uns Ersatzöl verschafft ja. für den Wagen. Wer jetzt nicht weiß, wovon wir reden, keine Sorge. Ja, erzähl. Erzähl. Wir haben nämlich das Ganze auch auf Video aufgenommen. Ja, wir haben eine Filmkamera dabei gehabt, beziehungsweise eine Fotokamera. Zukünftig immer mal wieder Video-Podcasts von uns. Genau. Habe ich das so richtig erzählt jetzt? Ja. Video-Vlog oder wie heißt das? Video-Blog. Video-Podcast. Gibt's ja Video also es gibt ja einen Audio-Podcast, ja. Den findet ihr zum Beispiel auf iTunes, wenn ihr Schnickschnack eingibt. Oder aber ihr könnt youtube.com/schnickschnack gehen. Und da findet ihr dann auch tatsächlich die Tage ein Video zu dem Interview und da wird dann auch, da werdet ihr dann auch sehen, was genau passiert ist bei diesem Unfall. Es war ein Wahnsinn. Es hat gestunken wie die Pest. Ja. Unglaublich. Genau. Und der hat uns dann aufgenommen und wir haben es dann auch tatsächlich wieder zum Laufen gebracht. Wahnsinn. Das war ein Tag. Das war ein Tag. Ja. Das war eine Sendung. Mann. Eine harmonische Sendung. Eine ganz harmonische Sendung, Andreas. Ja, ja, gestunken hat es ja bloß welche deinem Walnussöl, weil du hast ja unbedingt Walnussöl gewollt. Ja. Nein, ich habe nicht unbedingt Walnussöl gewollt. Es war bloß das einzige Öl, was der Mann in seinem Haus hatte. Und wir haben ja wohl Öl gebraucht. Ja, wir aber wussten doch ja irgendwie, Walnussöl. Ja, Mai, was soll ich machen? Der hat uns Essig angeboten. Hättest du lieber Essig reingeschüttet? Ja, Essig bestimmt nicht, aber Walnussöl war jetzt auch nicht gerade. Das hat Bringer. Doch gut gerochen. Ja. Super, nach Walnuss. Ja, nach Walnuss, ja. Ja, klar. Ja, ja. ja. Ich habe gleich gesagt, das besser ist ein Matterschaden. Besser als deine Duftbäume, die da drin Wahrscheinlich hängen. Wahrscheinlich ist es gar nicht am Öl. Hier, gehen. Frisches Autolederduft. Baum. Super, Chris. Super. Da ist doch so ein bisschen Walnussöl, Walnussduft ist doch da wohl eine willkommene Abwechslung, das oder nicht? Das nächste Mal fährst du mit dem Fahrrad. Mir ist es wurscht, wie ich fahre. Ich will bloß ankommen. Und wir wären ja wohl nicht zurückgekommen, wenn ich nicht das Ersatzöl besorgt hätte. Der Mann hat uns aus Knien seine letzte Tasse Walnussöl angeboten. Ja, da kannst du doch nicht einfach drüber gehen und sagen, das ist nichts. Dann bist du wahrscheinlich 10 Stunden Das sagt der Richtige. Das sagt der Ja, ich glaube, ich bin hier. Ich habe das Auto wieder auf Vordermann und auch jetzt möchte ich, dass du das auch mal wieder akzeptierst. Wir tanzen jetzt. schön, rutsch mit dem.